Heaven's Gate, live van de Heaven's Gate floor, at All Before Love. Maar dat is einde nacht van die große Love Parade, die Liebesparade. Ihr seid live zugeschaltet hier auf Sunshine Live. Gerade eben waren wir noch auf den Welcome to the Club Main Floor mit Tommy Schley an den Turntables, Mr. Clubbing Man himself. Und hier für euch die nächsten zwei Stunden. Ich weiß, wir sind noch eine Stunde live. Danach geht es hier noch eine Stunde weiter mit Ferry Corsten. The world's one and only Ferry Corsten for Heaven's Gate. We'll be right back. Corsten. Es ist unglaublich. All Before Love. Hier ist Willy van Eyden auf den Heaven's Gate Floor at Sunshine Live. Rocking! Woo! Für alle Leute, die am Radio sind, das ist auch ein sehr schönes Medium. Aber natürlich hier sein wäre die bessere Alternative. Und es haben sehr viele Tausende vor euch das gemacht. Es ist unglaublich. Die Stimmung ist Wahnsinn. Temperatur 70 Grad, gefühlte 400. Und das alles eine Nacht vor die große Liebesparade in Duisburg. 2010. We'll be right back. We'll be right back.